Ja, auf der Elbe bin ich gefahren, in dem wunderschönen Monat Mai. Schöne junge Madel hab ich geliebt, des Nachts um zwei, halb drei. Ja, schöne junge Madel hab ich geliebt, des Nachts um zwei, halb drei. Ja, und die schönste, ja, von den beiden, wollte so gern, so gerne mit mir gehen. Doch sie konnte vor lauter Weinen den Heimweg nicht mehr sehen. Ja, doch sie konnte vor lauter Weinen den Heimweg nicht mehr sehen. Ja, kehre um, du geliebtes Marl, denn der Weg ist viel zu weit und der Tag fängt schon an zu grauen. Und was sagen schon deine Leute? Ja, und der Tag fängt schon an zu grauen. Und was sagen schon deine Leute? Ja, lass sie sagen, Schatz, was sie wollen, denn das geht ja keinen etwas an. Denn ein jedes verliebtes Madel, das sucht selber sich einen Mann. Ja, denn ein jedes verliebtes Madel sucht sich selber Schatz einen Mann. Ja, wenn du Lust hast, an mich zu schreiben, dann versiegle deinen Brief mit Lack. Denn mein Schifflein schwimmt auf der Elbe und sein Name, der heißt Matros. Ja, denn mein Schifflein schwimmt auf der Elbe und sein Name, der heißt Matros.